Sommerfrische. Der Himmel ist wie eine blaue Qualle, und rings sind Felder, grüne Wiesenhügel. Friedliche Welt, du große Mausefalle, entkäm ich endlich dir, o hätt ich Flügel. Man würfelt, säuft, man schwatzt von Zukunftsstaaten, ein jeder übt behaglich seine Schnauze. Die Erde ist ein fetter Sonntagsbraten, hübsch eingetunkt in süße Sonnensause. Wär doch ein Wind, zerriss mit Eisenklauen die sanfte Welt, das würde mich ergötzen. Wär doch ein Sturm, der müsst den schönen blauen, ewigen Himmel tausendfach zerfetzen. Alfred Lichtenstein. Willkommen im Niemandsland. Der Dichter Alfred Lichtenstein wurde am 23.08.1889 als Sohn eines Fabrikanten in Berlin geboren. Von 1899 bis 1909 war er Schüler am Luisenstädtischen Gymnasium. Von 1909 bis 1912 studierte er Jurisprudenz an der Friedrich-Wilhelm-Universität. 1913 Fortsetzung der Studien in Erlangen und Anfang 1914 Promotion mit einer Arbeit über Theaterrecht. Die rechtswidrige öffentliche Aufführung von Bühnenwerken. Seit 1910 Veröffentlichungen in Herwart Waldens »Der Sturm«. Ab 1912 regelmäßige Mitarbeit an Franz Pfemferts »Die Aktion«. Ab Oktober 1913 als Einjähriger beim 2. Bayerischen Infanterieregiment. Am 8. August 1914 Abtransport an die Westfront. Alfred Lichtenstein fiel am 25. September 1914 bei Vermandovier an der Somme. Es ist Samstag, der 9. Juli 2016. Willkommen. Es gibt nun 2 Stunden Poesie, Musik, Geschichte, Kultur und Unterhaltung im Niemandsland. Sommer, Sommer, Sommer, Sommer. Ich liebe den Sommer. Radio Sommer in Niemandsland. Radio Sommer in Niemandsland. Niemandsland. Lieber im Grünen sitzen, als mit euch Idioten zu schwitzen. Lieber besoffen und tot, als von euch Titel und Lob. Lieber in den blauen Himmel schauen, als eure Freuden, Schecks und Frauen. Ihr verreckt ja viel eher als unser einer, ihr Schweine und alles schöne Verschleimer. Wenn die Mädchen lachen und die Blumen blühen, müsst ihr zur Börse und für eure Scheißweiber wie Esel ziehen. Wenn die Regentropfen und Amseln dichten, müsst ihr Beamten wanzen, echte Menschen richten. Aber was ihr mich schlecht macht und narrt, nahm's mir zu Herzen wohl mal. Heut, wo mein Kind auf mich wartet, ist mir das doch egal. Heut, wo mein Kind für mich betet, ist mir wurscht, was ihr verblödet. Man kann im Leben nicht immer tanzen. Freilich Pest bleibt Pest und Wanzen sind halt Wahnsinn, Wahnsinn sind halt Wahnsinn. Lieber im Grünen sitzen als mit euch Idioten schwitzen. Lieber besoffen und tot als von euch Titel und Lob. Lieber in den blauen Himmel schauen als eure Freuden, Schecks und Frauen. Man kann im Leben nicht immer tanzen. Freilich Pest bleibt Pest und Pest bleibt Pest und Wahnsinn sind halt Wahnsinn. Wahnsinn sind halt Wahnsinn. Man kann im Leben nicht immer tanzen. Freilich Pest bleibt Pest und Wahnsinn sind halt. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Dritter Teil. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Die internationalen Brigaden werden geboren. Gleichzeitig mit dem Neuaufbau der republikanischen Armee entstand unter Leitung der Komintern eine Truppe, für die es in der modernen Militärgeschichte kein Beispiel gab, die internationalen Brigaden. Sie wurden zur großen Saga des Spanischen Bürgerkrieges. Tausende von Freiwilligen hatten sich bald nach Kriegsbeginn bei den spanischen Botschaften im Ausland oder direkt bei den Milizen in Barcelona und Madrid gemeldet. Die meisten kamen aus den Reihen der kommunistischen Parteien, doch es waren auch viele Sozialisten und parteilose Liberale darunter, die spürten, dass auf den glühenden Hochebenen Kastiliens um die Zukunft Europas gekämpft wurde. Unter den Intellektuellen dieser Generation gab es kaum einen, der nicht wenigstens als Augenzeuge dabei sein wollte. Und es gab Tausende, die mit dem Gewehr dabei sein wollten. Ab Oktober, unmittelbar nach Stalins gemeinsame Sache-Telegramm, nahm die Komintern die Rekrutierung und Ausbildung der Freiwilligen in die Hand. In der Stadt Albacete, auf halbem Weg zwischen dem Hafen Cartagena und Madrid, entstand das Hauptquartier der internationalen Brigaden. Im Gegensatz zu den spanischen Milizen herrschte hier von Anfang an strenge militärische Zucht und bedingungsloser Gehorsam. Generalinspekteur der Brigaden war Luigi Longo, später Chef der italienischen KP. Fast alle Offiziere waren Kommunisten, viele von jenem idealistischen Typus, der bald darauf durch Stalins Säuberungen ausgemerzt wurde. Für sie wurde Spanien zum Wendepunkt ihres politischen Lebenswegs, wenn sie auch bis zum bitteren Ende kämpften. Es gab insgesamt 5 internationale Brigaden, bezeichnet mit den römischen Ziffern 11 bis 15. Ihre Höchststärke lag bei 18.000 Mann. Ihre Verluste betrugen bis zu 180% im Jahr. Keine andere Truppe des Bürgerkrieges brachte so hohe Opfer. Insgesamt kämpften im Verlaufe des Krieges 40.000 Mann aus über 50 Nationen bei den internationalen Brigaden. Die Franzosen stellten mit etwa 10.000 Mann das stärkste Kontingent, gefolgt von den Deutschen rund 5.000 und Italienern etwa 4.000. Über 3.000 Amerikaner kämpften im Lincoln-Bataillon, das furchtbare Verluste erlitt, fast ebenso viele Briten und Iren im 16. Bataillon der 15. Brigade. Die meisten Verbände waren jedoch multinational. Das Bataillon Tschapajew bildete mit Soldaten aus 36 Nationen die bunteste Truppe. Die Verständigung in den Stäben aller Brigaden war fast nur durch Dolmetscher möglich, da nur wenige Kommandeure die offizielle Befehlssprache Spanisch beherrschten. Das Durchschnittsalter der Brigaden lag erheblich über dem der spanischen Verbände. Die meisten ausländischen Freiwilligen waren keine ganz jungen Leute mehr, sondern erfahrene Kämpfer der Arbeiterbewegung. Viele Offiziere brachten Fronterfahrung aus dem Ersten Weltkrieg mit. Als die schweren Verluste nicht mehr durch neue Freiwillige ersetzt werden konnten, wurden ab Sommer 1937 in zunehmendem Maße spanische Wehrpflichtige zu den internationalen Brigaden eingezogen. Die deutschen Interbrigadisten waren in den Bataillonen Edgar André und Thälmann zusammengefasst, die Italiener im Bataillon Garibaldi. Von allen Interbrigadisten hatten diese Verbände wohl die leidenschaftlichste Kampfmoral. Die Deutschen und Italiener kamen fast ausnahmslos aus der Emigration, hatten Verfolgung, Zuchthaus, Illegalität hinter sich. Sie waren, wie der englische Chronist Robert Kolodny schreibt, unzerstörbare Menschen. Nichts konnte sie mehr umwerfen. Dieser Krieg war für sie die Befreiung aus der Ohnmacht des Exils. Die Front in Spanien war auch die Front ihrer Heimat, und sie standen in manchen Fällen konkret ihren Landsleuten auf der anderen Seite gegenüber. Diese Menschen passten in keine Schablone. Zu den deutschen Kommandeuren der Brigaden gehörten so unterschiedliche Männer wie der Stalinist Wilhelm Zeisser, später Staatssicherheitschef der DDR, und der ehemalige Weltkriegsoffizier Ludwig Renn, der eigentlich Arnold Friedrich Fied von Golzenau hieß und 1928 mit seinem pazifistischen Roman Krieg literarischen Ruhm erworben hatte. Es gab Politkommissare wie den Großbürgersohn, Schriftsteller und Bohemien Dr. Phil Gustav Regler und den bayerischen Proletarier Hans Beimler, bis 1933 Reichstagsabgeordneter der KPD. Beimler war vermutlich der Einzige, dem die Flucht aus dem KZ Dachau gelang. Nach der Legende erwürgte er einen SS-Mann in der Zelle und zog sich dessen Uniform an. Es gab Offiziere wie den sensiblen Literaten Alfred Kantorowicz, der elegisch in sein Tagebuch schrieb: »Wir haben auf nichts zu zählen als auf uns selbst, eine Handvoll Proskribierter oder solche, die morgen Proskribierter sein werden.« Und es gab Leute wie den späteren DDR-General Richard Steimer, der sein Bataillon antreten ließ und prüfte, ob die Koppeln nicht zu locker saßen, wie Kantorowicz schildert. Sie alle versammelten sich in der Provinzstadt Albacete, dem Standort und Ausbildungszentrum der internationalen Brigaden. Dort herrschte die eiserne Disziplin der Komintern. Herr über Albacete war der Franzose André Marty, Resident der Komintern und Kommandeur des Ausbildungszentrums. Marty hatte seine revolutionäre Karriere als Maschinist bei der französischen Marine begonnen. In Spanien erwarb er sich den Beinamen Schlechter von Albacete, nicht weil er so viele Faschisten, sondern so viele von den eigenen Leuten an die Wand stellen ließ. Marty, so schreibt Gustav Regler, deckte seine unverzeihliche Unfähigkeit mit einer unverzeihlichen, passionierten Spionagesucht. Als Regler sich beim Aufnahmestab in Albacete meldet, muss er, wie alle, ein Kreuzverhör durch Marty über sich ergehen lassen. »Wann verließen Sie Hitler-Deutschland? Wen kennen Sie denn so in Paris? Malraux? So, so. Wo ist er denn jetzt? Haben Sie auch Anarchisten getroffen?« Martys Spiel, schreibt Regler weiter, war mir plötzlich zu viel. Ich hatte Lust aufzuspringen und ihn zu ohrfeigen. Ich weiß heute, dass ich solch männlichen Wutausbruch 10 Minuten später mit dem Leben bezahlt hätte. Am knappsten urteilt der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg über Marty. Seine Worte waren die eines Gemütskranken. Es gehört zu den Unbegreiflichkeiten des spanischen Bürgerkrieges, dass trotz Marty aus Tausenden von Freiwilligen aller Herren Länder in kurzer Zeit eine Elitetruppe wurde. Am 7. November 1936, 3 Wochen nach Beginn der Ausbildung, verließ die erste einsatzbereite Truppe Albacete. Es war die 11. internationale Brigade. Sie wurde dringend in Madrid gebraucht. Im Morgengrauen jenes Tages hatte Francos Großangriff auf die Hauptstadt begonnen. Im Frühjahr 1938 wurden die internationalen Brigaden aufgrund eines Völkerbundbeschlusses zur Beendigung der ausländischen Intervention aufgelöst. Die Westmächte hatten sich bei der Spanischen Republik dafür verbürgt, dass auf der anderen Seite die faschistischen Mächte ihre Freiwilligen ebenfalls aus Spanien abziehen. Im Vertrauen darauf schickte die Republik die Interbrigadisten nach Hause. Hitler und Mussolini dagegen dachten nicht daran, das Abkommen zu erfüllen. Ihre Truppen blieben in Spanien und kämpften bis zum Endsieg für Franco. Die internationalen Brigaden aus dem Buch Es lebe der Tod von Heinrich Jennecke. Erschienen bei Goldmann, Hamburg, 1983. Sie hörten eine Niemandsland-Radioart-Produktion 2016. Es führt kein Weg so weit, so weit. Und brichst du Stück um Stück die Brücken hinter dir, er führt zu dir zurück. Und schlägst du alle Spiegel entzwei, es grinst aus jedem Tümpel dir dein Konterfei, und fliehst du deine Tage und wanderst in die Nacht. Der Knabe bringt die Fackel, die du selber angefacht. Es führt kein Weg so weit, so weit, und brichst du Stück um Stück die Brücken hinter dir, er führt zu dir. Die Brücken hinter dir, er führt zu dir zurück. Niemandsland, terra de ningú. Una veu lliure, no molt bo lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland. Liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, ein heißer, heißer Sommermorgen in einer heißen, heißen Stadt hier in Barcelona. Sie hören uns wie immer direkt live von hier, von der Plaza Real im Zentrum von Barcelona. Es wird im Laufe der Sendung allerlei Interessantes zur Politik und zur Geschichte geben, Hintergründe, Informationen zum aktuellen Geschehen und natürlich die Nachrichten kommentiert, die Katastrophen, wie wir sie nennen. Gefühlte 30 Grad, wir schwitzen. Reinhard May meldet sich mit einer neuen CD. Mr. Lee, L-E-E geschrieben. Mr. Lee, wer ist dieser Mr. Lee? Der schweigsame Reisende, der sich vor den Seelen der Geschundenen im S21, dem Folterkerker, verneigt, den die barfüßigen Kinder in den Slums von Phnom Penh lieben, weil er ihnen ihre Postkarten oder Zigaretten abkauft. Wer ist der stille Europäer, den sie der weiße Elefant nennen? Reinhard May wahrt sein Geheimnis, aber er legt musikalische Kieselsteine für die Fährtenleser aus. Sie werden Mr. Lee finden. Diese Spurensuche zieht sich wie ein Leitmotiv durch das neue Album. Es ist sein 27. Studioalbum, fast genau 50 Jahre nach Ich wollte wie Orpheus singen, entstanden. Die alte Begeisterung ist zu spüren, mehr denn je. Sie hat sich von Album zu Album gesteigert. Diese Lust zu erzählen, das Leben in all seinen Facetten zu leben, zu beobachten und es dann in liebevollen Miniaturen und großflächigen Bildern festzuhalten. Sein Liedermacherhandwerk hat er von Grund auf gelernt und in den Jahrzehnten zur absoluten Perfektion gebracht. Ein Sprach- und Tonkünstler, der einst vermochte, das Wort Luftaufsichtsbaracke zum Klingen zu bringen, hat heute erst recht keine Mühe. Wortungetüme wie Müttergenesungswerk im Lied Hörst du, wie die Gläser klingen, als reine Poesie leuchten zu lassen. So erzählt er einmal mehr mit treffsicherem Ausdruck und in fein ziselierten Worten und Zeilen seine ganz persönliche Geschichte. Aber wenn er sie erzählt, ist es, als erzähle er die unsere. Wir teilen seine Erlebnisse und finden uns in seinen Liedern wieder. Mit 15 Liedern ist das Album erfüllt von diesen verblüffenden Augenblicken des Erkennens. Ja, das ist genau meine Geschichte. Das ist mir genauso widerfahren. Das ist mein Leben, von dem er da singt. Wir kennen auch dieses Gefühl der späten Reue gegenüber dem alten Lehrer Dr. Brandt, den Kummer um das Wissen, einem Menschen Unrecht getan zu haben, ohne die Chance, das Unrecht wieder gut zu machen. Wir haben auch schon die Erkenntnis gehabt, dass nach all den Dingen, die uns misslungen sind, nach all den Abenteuern, die um ein Haar übel ausgegangen wären, wir allen Grund zur Bescheidenheit haben und besser dankbar die Geschenke unseres Lebens zählen sollten, als unser Versagen und unsere Kümmernisse. Wenn's Wackersteine auf dich regnet, wir kennen sie doch auch nur zu gut, diese drei Urdämonen, die sich in den dunklen Nächten unseres Daseins an unser Bett stellen, von denen er im Haus am Meer singt. Reinhard May, neue CD, Mr. Lee. Kauft diese CD, Leute, sie ist wunderbar. Es war nicht der wortkarge Pförtner im Haus an der Havelchaussee, den ich durch das Türchen im Fenster um eine Auskunft bat. Es war der lächelnde Concierge in seiner goldbetreßten Livrei, der mit angedeuteter Verneigung vor seinem Tresen trat und mit sanfter Stimme zu mir sprach in dieser Nacht, und ich steh im River Hotel Bar and Restaurant, Calm Down Pen am See, so wat geht. Mr. Lee hat ausgecheckt, wie er das gerne macht, hat keinen von uns aufgeweckt, ging mitten in der Nacht. Nein, Sir, niemand weiß genau, wann er kommt und geht, bis er lächelnd irgendwann, so wie sie, dort vor mir steht. Fragen Sie den Mann mit dem Taxi, der fährt ihn, wenn er verreist, oder den, der auf seinem Tuk-Tuk schläft, das in der Auffahrt hält. Bringt ihn heim spät in der Nacht und am Tag in die Stadt, und es heißt, er sitzt gern in den Gärten unten am Fluss, und wenn die Dämmerung fällt, bringt er eine Handvoll Räucherstäbchen gebündelt wie ein Geschenk zu den Seelen der Geschundenen in den Mauern von Tuhausmen. Mr. Lee hat ausgecheckt, wie er das gerne macht. Hat mir $10 zugesteckt. Mr. Lee hat gelacht. Mr. Lee sagt nie Bescheid, nennt kein Reiseziel. Sir, bedauere, tut mir leid, Mr. Lee. Redet nicht viel. Fragen Sie jeden Losverkäufer, jeden Bettler in Kanda und Penn, in den Garküchen, in den Spelunken, alle kennen ihn hier im Revier. Jeder sagt, der weiße Elefant, wie ihn die Kinder hier nennen, bleibt nie lange fort, er kommt immer wieder. Sir, glauben Sie mir, fragen Sie in den Wellblechhütten, fragen Sie jeden Skipper am Pier. Wenn Mekong und Tonle Sap südwärts fließen, ist er wieder hier. Die Nacht senkt sich im Regen auf das Haus an der Havelchaussee. Und die Sonne geht auf über Kanada und Penn und über dem Sisowatkee. Hi, listeners from Niemann's Land. My name is Dan, and I'm from Ireland. Conisatatu agus gairi am borhurlash. That means in Gaelic, how are you, and may the road rise against you. Slán agus gurav mahagit. Die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus ist uns vor wenigen Tagen hier auf den Redaktionstisch geflattert. Es ist die Juli-August-Ausgabe 2016. Viva Cuba! Es lebe Kuba, ist das große Titelereignis dieser Zeitschrift. Vamos compañeros! Dazu heißt es im Vorwort Quo Vadis Cuba? Das fragen wir uns natürlich auch. Seit seiner im Zuge der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu den USA voranschreitenden Öffnung ist das eine dringliche Frage. Die einen stellen sie, weil sie um die Zukunft des sozialistischen Landes bangen, andere, weil sie es gar nicht abwarten können, eben diese Zukunft zu vereiteln. Marktradikale mit neokolonialen Begehrlichkeiten suchen ihre Möglichkeiten und zeichnen ein kulturindustriell verformtes, nicht selten von rassistischen Klischees durchwirktes Bild des Inselstaates in der Karibik. Kuba als Palmen- und Rumparadies mit exotischen Schönheiten. Seine reiche Kultur auf Buena Vista Social Club reduziert. Gegen die drohende Ausplünderung Kubas und seiner Menschen wollen wir ein politisches Zeichen setzen und für ein Prinzip mobilisieren, dem sich der Verlag 8. Mai seit seiner Gründung verpflichtet fühlt: Solidarität. Das sagt Frau Susanne Witt-Stahl im Vorwort zu der Ausgabe des Heftes Viva Kuba. Im Februar reiste eine Delegation von Melodie und Rhythmus und der Tageszeitung Junge Welt, JW, nach Kuba. Es verändert sich etwas im Land und die Kubaner merken das. Sie trauen ihrer Regierung zu, die weitere Entwicklung zu meistern, lautet eine Beobachtung unserer Kollegen. Vor allem aber scheint sich in der Bevölkerung das Bewusstsein zu verstärken, dass für die Aktualisierung des Sozialismus nicht nur die Regierung zuständig sein kann. Selber tun gilt als Handlungsmaxime auch in Kuba. Musik. Compañero, compañera, amigo de la revolución, el cambio empieza acá, en la radio, sobre todo en Niemandsland, a cargo del subcomandante Daddy. 91.4 FM, en contrabanda. Historia o suerte, hasta siempre, papito. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen heute einen Liedermacher vorstellen, der aus Uruguay stammt. Daniel Biglietti für Pedro, Maria, Juan und José. Victor Jara's Diskurs, Daniel Biglietti, Uruguay, konzertiert in der Casa de las Americas. Es handelt sich um einen Konzertbericht von Herrn Uli Fausten, veröffentlicht in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe Juli-August 2016. So unterschiedliche Fahnen und die Armut ist überall die gleiche. Ich möchte meine Landkarte zerreißen und eine Karte für alle Formen, Mestizen, Schwarze und Weiße. Daniel Biglietti, Milonga de andar lejos. Daniel Biglietti tritt vor sein Publikum im Sala Che Guevara, der Casa de las Americas in Havanna. Dieser Konzertsaal ist ein echtes Schmuckkästchen. Überdimensionale moderne Gemälde zieren die Seitenwände. Die 6 Meter hohe Plastik der Lebensbaum überstrahlt in Orange, Rot und Gelb die Grautöne im Hintergrund. Biglietti ist wegen des erstmals vergebenen Noel Nicola Preises nach Havanna gekommen, für Verdienste um das iboamerikanische Lied. Der uruguayische Musiker ist in Lateinamerika und der Karibik eine Legende. Geboren 1939 in Montevideo, wandte er sich in den 1960er Jahren dem Canto Popular zu, was mit Volkslied nur sehr unzureichend übersetzt ist. Sein Werk ist geprägt von radikalen sozialen Inhalten. Seine Texte unterstützten die Volkskämpfe im Süden. 1972 landete er deswegen im Gefängnis, wurde nach internationalen Protesten von unter anderem Jean-Paul Sartre, François Mitterrand und Oskar Niemeyer freigelassen. Sein nicht minder berühmter Landsmann, der Dichter Mario Benedetti, begleitete ihn ins Exil nach Paris, von wo aus er zahlreiche Solidaritätskonzerte in aller Welt gegen die Diktatur in Uruguay und in anderen lateinamerikanischen Ländern bestritt. 1984 kehrte er nach Montevideo zurück, gefeiert von Abertausenden. Als der 76-jährige, hochgewachsene, leicht gekrümmt gehende Mann nun seinem Instrument die ersten Töne entlockt, passiert etwas mit ihm, dem man mit dem Wort Ruck nicht wirklich gerecht wird. Es ist fast schon eine Metamorphose. Biglietti's Stimme ist kräftig und klar, changierend zwischen hell und dunkel, schneidend und schmeichelnd, ganz nach Bedarf des Liedes. So wie immer, sein Gitarrenspiel brillant und virtuos. Der Cantautor setzt im Wesentlichen den Diskurs fort, der durch den Mord der Putschisten an Chiles Victor Jara am 16. September 1973 unterbrochen schien. Die Klage über systematisiertes Elend und Unrecht, das Anprangern der daran Schuldtragenden und den Appell an uns, an jene, die guten Willens sind, das Menschenmögliche daran zu setzen, die Verhältnisse zu ändern. In Adesa Lambrar schreibt er den Besitzbegriff von Legalität auf Legitimität, von Recht auf Gerechtigkeit um. Wenn die Hände uns gehören, dann gehört uns auch, was sie uns geben. Der Boden gehört mir und dir und jenem dort. Er gehört Pedro, Maria, Juan und José. Nicht alle seine Lieder sind dramatisch oder im positiven Sinne plakativ. Nicht alle erschließen sich dem Publikum unmittelbar. Er hat auch Stücke in seinem Repertoire, die intellektuell verspielt, sarkastisch und ironisch daherkommen und zum Lachen reizen. Estrujolo, das sich an einer Stelle selbst als Vals Arritmico, also als rhythmischer Walzer, und man könnte tatsächlich einen etwas holprigen Wiener Walzer darauf tanzen, bezeichnet, ist wohl sein bekanntestes Lied dieser Art. Es ist gleichsam mit einem langen Augenzwinkern geschrieben und wird auch so vorgetragen. In seiner letzten Strophe zählt Biglietti auf, was passieren muss, damit unsere Träume in Erfüllung gehen. Wenn die Armut von den Kuppeln Besitz ergreift, wenn die Ausgehungerten die Afrikas erobern und die Indigenen das Amazonasbecken, wenn die Mechaniker die Fabriken übernehmen und die Utopisten über den Prolog hinauskommen. Stehend applaudierende Zugaben nach 17 Liedern, ein Konzertereignis. Uli Fausten, Havanna. Thank you.

los crecimientos del alma son tantos, tantos y tantos, por ellos canto, canté como si supiera, con el aire de mi pueblo, al borde de la alegría, la muerte nos quitó el sueño. Los horrores del poder son tantos, tantos y tantos, contra ellos canto. De ser un desencontrado, yo temo que al fin me encuentren, por eso cambio de sitio constante, constantemente. Los exilios de sí mismo son tantos, tantos y tantos, desde ellos canto. Quiero decir al final, mi corteza es aparente, es un modo de cuidar mi ternura por la gente. Los mensajes del silencio, por ellos canto. El final no tiene fin, ni tuvo inicio el comienzo. Yo vivo siempre en camino, así lucho, quiero y pienso. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo, por ellos canto. Traigo el salitre pegado del mar. Bleiben wir beim Thema Kuba. Viva Kuba auf Tournee. Gerardo Alfonso lebt zwischen den musikalischen Welten und doch mittendrin im Melting Pot Havanna. Afrokubanisch sozialisiert, nahm er sich die rhythmischen Traditionen von Übersee, Afrika, ebenso zu Herzen wie die von Rock, Jazz und Protest geprägten Genres im Norden und Westen Kubas. Er selbst, kurz vor der Revolution 1958 in Havannas Arbeiterviertel San Miguel del Padrón geboren, zählt seit nun über drei Jahrzehnten zu den herausragenden Musikerpersönlichkeiten seines Landes. 1978 präsentierte er in Madrid und Barcelona zusammen mit den Größen der Trova Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Carlos Varela, Chimara Laugard, Alberto Tosca, die Vielfalt der kubanischen Singer-Songwriter-Bewegung. Während der Depression der 1990er Jahre gehörte er zu den sogenannten Ketzern genannten Aufrechten, die trotz der schwierigen Zeiten weitermachten. 2005 traf er Rick Wakeman von Yes am John Lennon-Denkmal. Später musizierte er mit dem Symphonieorchester Camagüey. Und heute? Er tourt viel, pflegt seine Projekte in Havanna, begibt sich mit seiner jüngsten CD auf die Route der Sklaven und hat so manches zu kritisieren, um zu verändern, so der Anspruch des Cantautore, auch und gerade in Zeiten des Wandels. Cambio, ja, nur wohin? Pasados, pero jamás puedo olvidar. Soy un mami, soy un mami. Voy a la eternidad, voy a la raíz. Soy un mami, soy un mami. Oh, Gerardo Alfonso. Übrigens jetzt in diesem Monat Juli auf Deutschland-Tournee. Große Städte steuert er an, wie Berlin, Stuttgart, Leipzig, Rostock. In Dortmund war er schon, ich glaube Anfang letzter Woche. Gerardo Alfonso. In der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus auch ein Interview mit dem Liedermacher. 你好，你现在收听的《你们Slang》，一个电台节目，在德国对历史文化和政治在巴塞罗那问候。 Kurz vor 11 hier im Niemandsland. Ein herrlicher, aber heißer, heißer Tag. Vor dem Katastrophenblock noch das Thema Transhumanismus und der Autokonzern VW. Es geht um Macht und Herrschaft in der digitalen Welt. Die Digitalisierung schreitet voran. Thomas Wagner ist Journalist und Soziologe und er war unter anderem auch Literaturredakteur der Zeitung Junge Welt. 2015 hat er das Buch Robokratie, Google, das Silicon Valley und der Mensch als Auslaufmodell veröffentlicht. Hierzulande die erste linke Analyse der neuen Big Data Ökonomie. Am Steuer ein Nickerchen machen, im Internet surfen oder mit den Kindern spielen, was früher undenkbar war, könnte in 10 bis 15 Jahren möglich sein, wenn vollautomatisierte Fahrzeuge Marktreife erlangen, heißt es in einem Werbetext des Volkswagen-Konzerns. Bis 2025 will der durch die systematische Manipulation der Schadstoffdaten seiner Dieselmotoren in die Schlagzeilen geratene Autokonzern die Digitalisierung sowie das autonome Fahren zu neuen Kompetenzfeldern entwickeln. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass erstmals ein Mensch in einem von einem Computer gesteuerten Auto zu Tode kam. Dieser kam von der Firma Tesla. Die Akzeptanz von Autopiloten dürfte davon abhängen, ob sich schwere Unfälle in der sensiblen Einführungsphase vermeiden lassen. Momentan sieht es allerdings nicht so aus, als ob bei deren Entwicklung irgendjemand auf die Bremse treten wollte. Der Fahrdienstvermittler Uber und der Autokonzern General Motors arbeiten an Roboter-Taxis. Toyota setzt auf eine künstliche Intelligenz, die von menschlichen Fahrern lernt. Google hat ein Fahrzeug entwickelt, in das schon gar kein Lenkrad mehr eingebaut ist. BMW kündigt an, schon 2021 mit einem selbstfahrenden Auto in die Serienproduktion gehen zu wollen. Der Autobauer kooperiert dafür mit dem Chip-Produzenten Intel und dem auf Kameras und Sensoren spezialisierten Roboterhersteller Mobileye. Und auch VW hat sich einen Partner gesucht, um in Zukunftsfragen nicht abgehängt zu werden. Die Singularity University. In der 2008 gegründeten Einrichtung wird allerdings nichts hergestellt und wenig geforscht. Es handelt sich vielmehr um die schillerndste Ideologiefabrik des Silicon Valley. Dahinter stecken das Geld von Google, Autodesk und Genentech, sowie die fixe Idee des Gründungsdirektors Raymond Ray Kurzweil, der Mensch könne im Jahr 2045 digitalisiert und in dieser Form unsterblich werden. Zu diesem Zeitpunkt würde sich das Schicksal des Planeten schon in der Hand von superintelligenten Denkmaschinen befinden. Trägergruppen solcher Ideen ist die Bewegung der Transhumanisten. In der USA-Businesswelt sind sie weithin akzeptiert. Als Inkubator fördert die Singularity University die Gründung von Startups. Nun scheint VW der transhumanistischen Ideologie den Weg auch in die deutsche Wirtschaft öffnen zu wollen. Martin Hoffmann, der IT-Chef des Autobauers, zeigte sich jedenfalls schwer beeindruckt, als er Anfang des Jahres in einer 6-tägigen Schulung der Singularity University aus dem kalifornischen Mountain View zurückkehrte. 98 Manager aus 44 Nationen hatten dort erfahren, dass mit dem Durchbruch zur maschinellen Superintelligenz bereits in 15 Jahren zu rechnen sei. Die direkte Verbindung des menschlichen Hirns mit der Google-Suchmaschine sei dann kein Problem mehr. Für Hoffmann war die Bildungsreise ein Erweckungserlebnis. So zitiert die FAZ vom 7.4.2016. Und so muss es nicht überraschen, dass VW zu den Sponsoren des Singularity University Summits gehört, einer elitären transhumanistischen Propagandashow, die jedes Jahr in einem anderen Land stattfindet. Am 20. und 21.04.2016 war es Deutschland. Unter den rund 600 Teilnehmern, die 1.999 Euro Eintritt bezahlten, um in das Palais am Berliner Funkturm zu gelangen, waren 100 VW-Mitarbeiter. Mit ihrer Hilfe will man neue Denkweisen auf kürzestem Wege ins Unternehmen tragen, erläuterte Ralf Linde, der Leiter der unternehmenseigenen Bildungseinrichtung Volkswagen Group Academy. Es ist Samstag, der 9. Juli 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema Spanien. Das Recht auf Gesundheitsversorgung für viele Spanier ist faktisch abgeschafft. Besonders Auswanderer sind davon betroffen. In den Sommerferien kehren viele Spanier, die aufgrund der Wirtschaftskrise ihr Glück im Ausland suchen mussten, in ihre Heimat zurück. Kaum angekommen, müssen sie feststellen, dass sie und ihre Kinder nicht mehr krankenversichert sind. Während sie im Ausland gearbeitet oder eine Beschäftigung gesucht haben, wurden ihre Krankenkarten deaktiviert. In nur 4 Jahren wurde das spanische Gesundheitssystem komplett umgekrempelt. Die EU hatte von dem krisengeschüttelten Land Kürzungen im Sozial- und Gesundheitswesen verlangt und die machen sich nun bemerkbar. Zuvor wurden die spanischen Krankenversicherungen weltweit gelobt, weil sie eine kostenlose Versorgung für alle Menschen unabhängig von Herkunft oder Aufenthaltstitel garantierten. Doch damit ist jetzt Schluss. Im Juni hat die Organisation Marea Granate, Granatrote Flut, die vor allem von jungen Auswanderern gegründet wurde und ihren Namen von der Farbe des spanischen Passes ableitet, die Studie Auswandern ohne Rechte veröffentlicht. In ihr werden die Auswirkungen eines königlichen Dekrets aus dem Jahr 2012 auf das Leben von spanischen Auswanderern und Einwanderern ohne legalen Aufenthaltsstatus untersucht. Die neuen Regelungen erschweren das Leben vieler Menschen in Spanien. Wer ohne gültige Papiere im Land lebt, dem wird nur noch der Zugang zur Notversorgung gewährt. Von anderen lebenswichtigen Therapien, wie der Behandlung von Diabetes, sind sie ausgeschlossen. Langzeiterwerbslose und ihre Familien fallen ebenfalls aus dem System. Den Schwerpunkt legt die Studie allerdings auf die nunmehr rund 2,3 Millionen Spanier, die in den letzten Jahren auf der Suche nach Arbeit auswandern mussten. Wer mehr als 90 Tage im Ausland verbracht hat, stand plötzlich ohne gültige Krankenkarte da. Betroffene waren aufgerufen, der Organisation ihre Fälle zu schildern. So konnten 100 Fälle analysiert werden. Zudem fanden die Aktivisten von Marea Granate heraus, dass das spanische Gesundheitsamt INSS den Erwerbslosen keine europäische Krankenkarte mehr ausstellt, was ein Verstoß gegen europäische Regeln ist. Stattdessen bekommen sie ein Zertifikat, das in der Praxis oftmals wertlos ist. In anderen EU-Ländern kommt es mit diesem Dokument häufig zu Problemen. Viele Ärzte und Krankenhäuser verlangen vor der Behandlung beispielsweise eine beglaubigte Übersetzung, die nicht billig und zudem nur aufwendig zu beschaffen ist. Dahinter steckt Kalkül, vermuten die Aktivisten. Ihnen scheint, als wolle die Regierung in Madrid verhindern, dass noch mehr Erwerbslose auswandern und Rechnungen aus anderen Ländern beglichen werden müssen. Zwar wurde diese diskriminierende Praxis schon im Europäischen Parlament kritisiert, jedoch ohne Folgen zu zeitigen. Noch härter betroffen sind die Spanierinnen und Spanier, die in ein Land außerhalb der EU auswandern. Weil der spanische Staat nur mit 6 Ländern bilaterale Abkommen zur Gesundheitsversorgung hat, hätten Auswanderer und Auswanderinnen die ersten Monate überhaupt keinen Zugang zu Behandlungen, es sei denn, sie tragen die Kosten selbst. Das können sich die meisten aber natürlich nicht leisten. Schätzungen zufolge ist die Abwanderung aus Spanien seit 2009 um 50% gestiegen. Doch Untersuchungen von Marea Granate zeigen, dass deutlich mehr Spanier ihre Heimat verlassen. Der Grund dafür, dass die regierende Volkspartei PP niedrigere Zahlen angibt, sei, dass sich Auslandsspanier und Auslandsspanierinnen oftmals nicht als solche bei den zuständigen Botschaften und Konsulaten registrieren lassen, so Marea Granate. Sie befürchten, bei einem längeren Auslandsaufenthalt die Krankenversicherung zu verlieren. Die Gesetze, die in den Jahren 2012 und 2013 zur Gesundheitsversorgung beschlossen wurden, müssten außer Kraft gesetzt werden, schließt Marea Granate aus den Ergebnissen der Studie. Denn sie grenzten besonders die Benachteiligten der Gesellschaft aus. Zudem müssten mehr bilaterale Abkommen mit Nicht-EU-Ländern geschlossen werden. Die Nachrichten in 100 Sekunden, übernommen aus den Tagesthemen der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. NATO beschließt AWACS-Einsatz im Kampf gegen Terrormiliz IS. Die Aufklärungsflugzeuge sollen vom Luftraum über der Türkei und dem Mittelmeer aus Informationen über die Lage in Syrien und dem Irak sammeln. Der Einsatz soll nach dem Sommer beginnen. Die Bundeswehr beteiligt sich daran. Ermittlungen in Dallas. Nach dem Mord an 5 Polizisten gehen die Behörden davon aus, dass der Schütze Einzeltäter war. Im Haus des Afghanistan-Veteranen wurden weitere Waffen gefunden. In San Francisco und anderen Städten der USA demonstrierten am Abend tausende Menschen überwiegend friedlich gegen Rassismus. Keine Einigung im Incirlik-Streit. Bundestagsabgeordnete dürfen deutsche Soldaten auf der türkischen Luftwaffenbasis auch weiterhin nicht besuchen. Ein Gespräch zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und Kanzlerin Merkel am Rande des NATO-Gipfels brachte keine Lösung. Gewalt im Südsudan eskaliert. Bei Kämpfen rivalisierender Militärgruppen kamen in der Hauptstadt Juba erneut zahlreiche Menschen ums Leben. Hintergrund sind Machtstreitigkeiten zwischen Präsident Kiir und seinem Stellvertreter, dem früheren Rebellenführer Machar. Südsudan wurde heute vor 5 Jahren unabhängig. Taifun Nepatak erreicht China. Der Tropensturm traf mit heftigen Böen und schweren Regenfällen auf die Ostküste des Landes. 230.000 Menschen in der Provinz Fujian mussten ihre Häuser verlassen. Die Windgeschwindigkeit von Nepatak lag laut Behörden bei 90 Kilometern pro Stunde, deutlich weniger als zuvor in Taiwan. Und das Wetter, morgen meist sonnig, im Norden Schauer und Gewitter, vereinzelt auch im Bergland. Es wird sehr warm, im Südwesten bis 33 Grad. Ein grotesker, fast schon gespenstischer Fall von Sexualverbrechen geht diese Woche durch die Medien. Es geht um das Verbrechen, das Selins Lüge genannt wird. Die Sprecherin der Linksjugend wurde von Migranten vergewaltigt. Der Polizei sagte sie zunächst nur, sie sei bestohlen worden von Männern, die Deutsch sprachen. Warum? Sie ging abends aus der Wohnung, direkt bei ihr in Mannheim-Schwetzingerstadt. Es war schon 1 Uhr nachts, aber sie wollte auf dem Spielplatz vor ihrem Haus etwas schaukeln. Da waren 3 Männer, die Bier tranken. Selin Gören, so heißt das Mädchen, hatte Kopfhörer auf. Sie drehte die Lautstärke hoch und schaukelte und dann passierte. Sie wurde zu Boden gestoßen, ihre Tasche wurde geklaut, die 3 jungen Männer vergewaltigten sie. Sie schimpften auf Kurdisch und Farsi, einer war zumindest Araber. Zuerst war Gören starr vor Schreck, konnte sich nicht bewegen. Im Schein einer Straßenlaterne sah sie das Gesicht von einem ihrer Peiniger. Die Pickel, den Flaum auf der Oberlippe. Er war dick und trug eine Lederjacke. Dann erwachte sie aus ihrer Lähmung und biss zu. Selin Gören war widerfahren, wovor sich die meisten Frauen fürchten. Es war ein Albtraum. Was diesen Fall so besonders macht, ist Görens Reaktion. Sie ging in dieser Nacht zur Polizei, aber sie sagte dort nur, dass sie bestohlen worden sei. Von Männern, die Deutsch gesprochen hätten. Die Vergewaltigung erwähnte sie nicht. Selin Gören ist eine erfolgreiche Nachwuchspolitikerin, Bundessprecherin der Jugendorganisation der Linken, geboren in Mannheim. Bis zu diesem Überfall war ihr Weltbild klar und geordnet. Flüchtlinge und Ausländer gut, die deutsche Gesellschaft böse, weil rassistisch. Die Lösung ihrer Meinung nach Sozialismus. Und dann wurde ausgerechnet sie, die gegen die Diskriminierung von Ausländern kämpfte, von Männern missbraucht, die allem Anschein nach einen Migrationshintergrund haben. Noch in derselben Nacht erkannte sie, dass diese Tat eine politische Dimension hatte und zog ihre ganz eigenen Schlüsse daraus. In ihrem Amt als Sprecherin war sie in den Monaten vor der Vergewaltigung auf so ziemlich jeder Refugees Welcome Veranstaltung in der Region. Erst im vergangenen Jahr hatte sie ein Flüchtlingslager in der autonomen Region Kurdistan im Irak besucht. Diese Informationen helfen, wenn man verstehen will, warum Gören die Polizei belogen hat. Nun ja, sie rief eine Polizeistreife, die tauchte auf. Ob sie diejenige sei, deren Tasche gestohlen worden war, habe sie einen Polizist gefragt. Gören nickte. Die zweite Frage des Beamten habe gelautet: waren es Flüchtlinge. Und sie, wütend und trotzig, habe gedacht, das hättest du rassistischer Bulle wohl gern, dass Flüchtlinge schuld sind. Also antwortete sie nein. Es sei eine gemischte Gruppe gewesen, Ausländer und Deutsche, die Männer hätten untereinander Deutsch gesprochen. Von der Vergewaltigung sagte sie nichts. So sehr habe sie sich über den Verdacht der Polizisten geärgert. Eine Stunde später auf der Wache gab sie dasselbe zu Protokoll. Doch Görans Entscheidung, niemandem die Wahrheit zu erzählen, scheiterte noch in derselben Nacht. Sobald sie im Bett neben ihrem Freund lag, fing sie an zu weinen. Schluchzend erzählte sie ihm, was wirklich passiert war, wie schmutzig sie sich fühle. Ihr Freund sei wütend geworden, sagte sie, auf die Täter, aber auch auf sie. Er habe sie sehr gedrängt, noch einmal zur Polizei zu gehen, sagt Gören, und in ihrer Stimme schwingt ein Vorwurf mit. Er wollte sie trösten, war aber gleichzeitig entsetzt über die Lüge. Irgendwann ging sie doch zur Polizei, meldete die Vergewaltigung doch. Denn es ging auch darum, was, wenn die Täter sich an weiteren Frauen vergingen. War nicht erst vor 2 Wochen eine Frau im Wasserturm ganz in der Nähe vergewaltigt worden? Auch diese andere Frau hatte gesagt, der Vergewaltiger habe ausgesehen wie ein Araber. Er war noch immer nicht gefasst. Manches sieht Gören heute anders. Auf die Frage der Spiegelreporter, ob sich ihr Weltbild durch die Gewalttat verändert hatte, sagte sie, ach was, ich bin doch auch Migrantin. Soll ich mich jetzt selber hassen? Dann fügte sie hinzu, das Problem ist doch die sexistische, patriarchalische Gesellschaft. Gören will kein Opfer sein, sie bezeichnet sich selbst als Geschädigte. Aber es gibt etwas, mit dem sie schwer klarkommt. Sie, die Antirassistin, hat jetzt Angst vor Arabern. Niemandsland. Contrabanda FM. Nach dem Brexit-Votum ist in Brüssel ein Kampf um die Zukunft der EU entbrannt. Die Idee einer engeren Gemeinschaft ist vorerst beerdigt. Es war vergangenen Dienstagabend gegen 19:30. 27 Chefs ohne den britischen Premierminister tagen. Es ist die Stunde der Wehmut, auch wenn sich alle geärgert haben über den Zocker David Cameron, der wegen eines Machtkampfs in seiner Partei nicht nur die EU-Mitgliedschaft seines Landes verspielt hat, sondern am Ende sogar die stolze britische Nation in die Luft jagen könnte. Cameron gibt sich munter an diesem Abend, er möchte nicht so wirken wie die tragische Figur, die er jetzt ist. Alle sprechen, sie sprechen von den Verdiensten Großbritanniens, das nun nach über 40 Jahren Mitgliedschaft die Europäische Union wohl verlassen wird. Tavi Roivas, der jungenhafte Premierminister Estlands, der bei der Sitzung des Europäischen Rats immer neben Cameron saß, bedankt sich, dass britische Soldaten vor 100 Jahren die Unabhängigkeit seines Landes sicherten. Frankreichs Präsident François Hollande erinnert daran, wie britische und französische Soldaten Seite an Seite im Ersten Weltkrieg kämpften. Gegen Deutschland hat er da nicht gesagt, aber das ist so. Der irische Premier merkt an, dass sein Land fast 1000 Jahre lang im Krieg mit England lag und eigentlich erst die EU dafür sorgte, dass dauerhafter Frieden Einzug hielt und so weiter. Eine Lobrede nach der anderen. Und was macht Cameron? Er erklärt, dass er alles wieder so machen würde. Es sei kein Fehler gewesen, das Referendum anzusetzen, eröffnet er seinen fassungslosen Kollegen. Aber sie verkneifen sich jeden Widerspruch. Schon am nächsten Morgen denkt niemand mehr an Cameron. Er hat Geschichte geschrieben, wenn auch unfreiwillig, aber die Geschichte ist nun auch über ihn hinweggegangen. Das Brexit-Votum hat nicht nur die britische Politik durcheinandergewirbelt, es ist auch die Ouvertüre für den nächsten großen Machtkampf innerhalb Europas. Es geht einerseits um die Frage, wie rasch und kompromisslos man die Briten aus der Union drängen soll. Den Freunden einer mächtigen und starken EU kann es dabei nicht schnell genug gehen. Empfanden sie die Briten doch immer als nervige Blockierer ihrer schönen Projekte. Außerdem will vor allem Frankreichs Staatspräsident Hollande an den Briten ein Exempel statuieren und ganz Europa zeigen, wie kalt und ungemütlich es werden kann, wenn man das gemeinsame Haus Europas verlässt. In Frankreich drohen die Rechtspopulisten des Front National damit, Camerons Beispiel zu folgen. Es geht aber nicht nur um den Umgang mit Großbritannien. Es geht auch um die Frage, wie Europa in 10 oder 15 Jahren aussehen wird, ob der alte Kurs einer immer engeren Union fortgesetzt wird, wie ihn der Lissabonner Vertrag optimistisch als Ziel proklamiert, oder ob sich Europa nun auf die Nation zurückbesinnt, womöglich gar auf eine Rückführung von Macht und Kompetenzen an die Mitgliedstaaten. Es ist ein Machtkampf zweier Lager, die den Brexit als Chance sehen, die Europäische Union endlich so zu verändern, wie es ihnen schon lange vorschwebt. Die Protagonisten des institutionalisierten Europas sind dabei Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Parlamentspräsident Martin Schulz. Auf der anderen Seite steht die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs, angeführt von Angela Merkel, jawohl, die in dieser Frage nun ein Bündnis mit jenen Regierungen in Osteuropa geschlossen hat, die noch vor ein paar Monaten ihre Flüchtlingspolitik so heftig bekämpften. Eine Umfrage zum Thema Brexit und die Folgen liegt vor, durchgeführt vom DNS-Forschungsinstitut. Die erste Frage lautete: Erwarten Sie, dass andere Länder dem Beispiel Großbritanniens folgen und ebenfalls aus der EU austreten werden? Ja, 33%, nein, 64%. Die zweite Frage: Wie sollte sich die Aufgabenverteilung in der EU entwickeln? Mehr Aufgaben für die EU fordern 27%, mehr Aufgaben für die Mitgliedsländer 64% der Befragten. Dann wurde gefragt, sollte Deutschland in der EU bleiben oder anstreben, die EU zu verlassen? In der EU bleiben eine gewaltige Mehrheit von 87%. Die EU verlassen wollen 10% der Befragten. Die fehlenden Prozente sind natürlich weiß nicht oder keine Angaben. Was für ein schöner Sonntag. BRD rüstet die Welt tot. Wirtschaftsminister Gabriel wollte die Waffenexporte drosseln. Stattdessen haben sie sich verdoppelt. Wo gemordet wird, ist Deutschland führend dabei. Ich verlese einen Artikel von Herrn Sebastian Kahlens aus der Jungen Welt. Es war Sigmar Gabriels von der SPD Geschenk an die sozialdemokratische Basis. Die deutschen Rüstungsausfuhren wolle er drastisch beschränken. Es ist eine Schande, dass Deutschland zu den größten Waffenexporteuren gehört, hatte Gabriel im Januar 2014 per Twitter der Welt mitgeteilt. Diese Schande hat sich unter Minister Gabriel im letzten Jahr verdoppelt. Die Welt am Sonntag meldete vorab aus einem Bericht, der am Mittwoch vorgestellt wurde, dass die Bundesregierung 2015 Rüstungsausfuhren im Werte von 7,86 Milliarden Euro genehmigt habe. Im Jahr zuvor waren es knapp 4 Milliarden Euro. Das Wirtschaftsministerium bestätigte diese Zahlen am Montag nicht ausdrücklich. Gabriel sprach jedoch in der Süddeutschen Zeitung selbst von einem erheblich gestiegenen Gesamtvolumen. Natürlich hat der SPD-Mann eine Erklärung für sein Scheitern. Hinter dem gestiegenen Gesamtvolumen steckten noch von der Vorgängerregierung aus Unionsparteien und FDP erteilte Lieferzusagen, zum Beispiel für Kampfpanzer an Katar. Das arabische Land ist nicht nur in den Bürgerkrieg im Jemen verwickelt, es gilt auch als Unterstützer des islamischen Staates IS. Die Genehmigungen könne er leider nicht rückgängig machen, bedauerte Gabriel am Montag. Aber auch Erfolge will der Minister gewürdigt wissen. Zum Beispiel, dass es gelungen sei, den Export von Kleinwaffen wie Maschinengewehren und Panzerfäusten auf den niedrigsten Wert seit 15 Jahren zu senken. Dem Bericht zufolge ging das Exportvolumen von 47 auf 32 Millionen Euro bei diesem Waffentypen zurück. Kleinwaffen machen also nur 0,4% der Rüstungsgewinne aus. Dort, wo getötet wird, ist deutsches Gerät dabei. Ob im Nahen Osten, wo islamistische Terrorbanden ganze Länder tyrannisieren, oder in der Türkei, wo der NATO-Verbündete einen irregulären Krieg gegen Teile der eigenen Bevölkerung führt. Verdienen lässt sich dabei prächtig. Insofern nimmt es nicht Wunder, dass sich Finanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU am Sonntag in der ARD dafür ausgesprochen hat, die Kooperation im Rüstungsbereich in der EU voranzutreiben. Gabriels Ausrede, die bereits erteilten Ausfuhrgenehmigungen nicht widerrufen zu können, fand am Montag deutlichen Widerspruch. Dies sei, wenn der Wille da sei, durchaus möglich, sagte die Grünen-Rüstungsexpertin Agnieszka Broger. Die Bundesregierung habe rechtlich stets die Möglichkeit, ein Rüstungsgeschäft zu stoppen, auch wenn damit Schadensersatzansprüche der betroffenen Firmen verbunden seien. Ich finde es weniger schlimm, Schadensersatz zu leisten, als ein Land zu beliefern, das gerade Krieg führt, sagte sie der SZ. Bernd Rieksinger, Vorsitzender der Partei Die Linke, kritisierte am Montag in einer Presseerklärung, dass Schäuble gemeinsame Rüstungsprojekte als Schritt in die richtige Richtung sehe. Wer mehr Waffen baut, muss sie natürlich auch verkaufen. Es sei völlig wahnsinnig, die deutsche Vormachtstellung in Europa zu nutzen, um der deutschen Rüstungsindustrie Aufträge zu verschaffen. Wer auch nur einen Funken Geschichtsbewusstsein besitzt, muss fürchten, Bundesfinanzminister Schäuble habe den Verstand verloren. Das hat Schäuble vermutlich nicht, ebenso wenig wie Gabriel. Beide nehmen nur ihren Job ernst, als ideelle Gesamtkapitalisten, die deutschen Monopolprofiten verpflichtet sind, koste es an Menschenleben, was es wolle. Sie hören den Katastrophenblock, Sie hören die Niemandsland-Nachrichten vom heutigen Samstag, dem 9. Juli 2016. Es ist kurz vor 11:30 Uhr mittags. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die nächste Nachricht betrifft das umstrittene CETA-Abkommen. Die Linksfraktion erhebt mittlerweile eine Verfassungsbeschwerde. Berlin. Die Fraktion von Die Linke im Bundestag will mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Ratifizierung des Freihandelsabkommens CETA mit Kanada vorgehen. Der geplante Vertrag sei nicht nur politisch falsch, sondern auch verfassungswidrig, hieß es am Montag in der Linksfraktion. Über den Stand der Klagevorbereitungen wollen am Donnerstag die Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch gemeinsam mit dem Verfahrensbevollmächtigten Andreas Fischer-Lescano informieren. Ende Mai hatten bereits die Nichtregierungsorganisationen Foodwatch, Camppakt und Mehr Demokratie angekündigt, in Karlsruhe gegen das zwischen der EU und Kanada geplante CETA-Abkommen vorgehen zu wollen. Sie riefen Bürger dazu auf, sich im Internet der Klage dagegen anzuschließen. Thema Umwelt. Es geht um den Abschied vom Pfand. Die Bundesregierung verabschiedet sich klammheimlich von einem ihrer ehrgeizigsten Umweltziele. Im Entwurf für ein neues Wertstoffgesetz schreibt das Bundesumweltministerium keinerlei Mehrwegquote bei Getränkeverpackungen mehr vor. Die derzeit gültige Verpackungsverordnung sieht vor, den Mehrweganteil auf 80% zu steigern. Real ist die Quote in den vergangenen Jahren aber stark gesunken, von 66% im Jahr 2004 auf 45% 2014. In Deutschland wird nicht nur auf Mehrweg-Glasflaschenpfand erhoben, sondern auch ein Einwegpfand auf Plastikflaschen und Getränkedosen. Die Streichung der Mehrwegquote sei der Anfang vom Ende des Pfandsystems, kritisiert Peter Maywald, umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Weil die Politik beim Erreichen der 80%-Quote versagt habe, gehe die Bundesregierung den Weg des geringsten Widerstands, indem sie das Ziel aufgebe. Das ist umweltpolitischer Selbstmord, so Maywald. Das neue Wertstoffgesetz soll im August im Kabinett behandelt werden. Thema Sozialdumping, Netz der Ausbeuter, Gewerkschaftsinitiative gegen Briefkastenfirmen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, fordert im Kampf gegen Sozialdumping in Europa ein entschlossenes Vorgehen gegen Briefkastenfirmen. Hintergrund ist ein 88 Seiten starker Bericht des Dachverbandes der Europäischen Gewerkschaften, EGB, der am kommenden Dienstag vorgestellt wird. Er beschreibt unter anderem, wie im schwedischen Baugewerbe, der europäischen Speditionsbranche und der deutschen Fleischindustrie mit Hilfe von Briefkastenfirmen und Subunternehmen Sozialdumping betrieben worden sei. In der Fleischbranche sollen etwa Aufträge an solche Subunternehmer weitergereicht worden sein, die wiederum Netze von Briefkastenfirmen genutzt hätten, um Aufträge an weitere Firmen zu vergeben und Verträge mit Arbeitern abzuschließen. Dabei seien Arbeitnehmerrechte umgangen und Sozialabgaben hinterzogen worden. Wer in solchen Fällen ermittelt, stellte sich oft heraus, dass solche Firmen längst aus dem Markt ausgeschieden seien. Diese Schweinereien auf Kosten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen müssen endlich beendet werden, sagt DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Derzeit will die EU-Kommission die 20 Jahre alte Entsendungsrichtlinie überarbeiten, die Sozial- und Lohndumping verhindern soll. Buntenbach glaubt, dass die Vorschläge der Kommission nicht ausreichen. Notwendig ist insbesondere die konsequente Umsetzung des Prinzips gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Eine Beliebtheitsumfrage ist gemacht worden. Danach ist Frank-Walter Steinmeier mit 71% der Nennungen und 4% Zunahmequote im Gegensatz zum letzten Mal der beliebteste Politiker in Deutschland. Dicht gefolgt von Wolfgang Schäuble, 62%, der ist allerdings auf einem absteigenden Ast, minus 5%. Dann kommt Joachim Gauck mit 58%, der hat ebenfalls ein Minus von 10%. Merkel immer weiter im Absteigen. Merkels Stern sinkt, nur noch 57%, minus 6. Hannelore Kraft, 55%, gleichbleibend, ebenso wie Ursula von der Leyen. Sigmar Gabriel, ein leichtes Plus, 48%. Ein Plus von 4. Thomas de Maizière bleibt bei 47%. Horst Seehofer steigt leichte 4% nach unten. Gucken, wen haben wir denn noch? Sarah Wagenknecht mit 4% Zuwachs jetzt auf 32. Bodo Ramelow, 20%, das ist nicht viel. Frauke Petri und Alexander Gauland bilden das Schlusslicht dieser illustren Rangliste oder Rangtreppenliste. Die Petri, Frauke Petri hat nur 17% und Gauland nur 8%. Super Atmung, super Laune, super Party, super geil, super Urlaub, super Wetter, super Sommer, super geil, super ätzend, super hässlich, super heftig, super geil, super horny, super sporty, super sick, super geil, super Drehbuch, super Story. Super Film, super geil, super Blog, super Content, super wichtig, super geil, super luftig, super fruchtig, super lecker, super geil, super Mario, super Mutti, super Markt, super geil. Es ist super geil, super geil, sie ist. Super geil, super geil, er ist. Super geil, super geil, denn du bist. Super geil, super Nachbarn, super locker, super Wohnung, super geil, super Album, super Single, super Show, super geil, super Hose, super Bluse, super Outfit, super geil. super niedlich, super friedlich, super Nanny, super geil, super Autor, super spannend, super Buch, super geil, super Trooper, super Ranger, super Flanger, super geil, super selten, super teuer, super slick, super geil, Superstars, Supermodels, Superman. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil. Du bist super geil. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil. Du bist super geil, geil. Das ist wirklich super geil. Super Sache, geil. Super geil, dass ihr alle hier seid. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil. Du bist super geil, Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Besuch beim Göttervater. Die NASA-Sonde Juno erreicht den Jupiter. Sie soll Sturzflüge bis nah an die sturmumtoste Atmosphäre des Riesenplaneten wagen. Überlebensgroß, von Wolken umwabert und Blitze schleudernd, so stellten sich die alten Römer den Göttervater Jupiter vor. Diese Beschreibung kommt dem real existierenden Planeten gleichen Namens erstaunlich nahe. Nach der Sonne ist der Jupiter der mit Abstand größte Himmelskörper in unserem Planetensystem. Der Gigant wiegt doppelt so viel wie alle übrigen Planeten zusammen. 318 mal so viel wie die Erde. Jupiter is the biggest and the baddest planet, raunt Stephen Levin in einem dramatischen YouTube-Werbevideo der amerikanischen Weltraumbehörde NASA im Stil des Alien Invasions-Films Independence Day. Der Astrophysiker, ein jovialer Herr mit breiter Brille und noch breiterem Grinsen, gehört zu den Leitern einer NASA-Mission zum Jupiter, die jetzt tatsächlich ganz großes Kino bietet. Pünktlich zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli hat die Raumsonde Juno oder Juno nach einer fast 5 Jahre dauernden Reise ihr Bremstriebwerk gezündet und ist in eine Umlaufbahn um den Jupiter eingeschwenkt. Ein Feiertagsfeuerwerk der besonderen Art. Vor ihr liegt ein messtechnisches Abenteuer. Der Göttervater macht es den Erdlingen nicht leicht, ihn zu durchschauen. Die hippiesk gemusterten Wolkenbänder aus Ammoniakeis, die ihn umströmen, versperren den Blick auf sein Inneres. Bereits 8 Raumsonden haben den Jupiter seit 1973 untersucht, doch sie alle lieferten mehr Fragen als Antworten. Der mutmaßlich älteste Planet scheint ähnlich zusammengesetzt wie die Sonne selbst. Vor allem aus den beiden leichtesten Elementen Wasserstoff und Helium. Er wirkt wie eine gescheiterte Möchtegern-Sonne, umschwärmt von einem Hofstaat aus mindestens 67 Monden. So könnte die Erkundung des Jupiters dazu dienen, die Kinderstube des Sonnensystems besser zu verstehen. Alles auf ihm scheint zu fließen und zu wabern. Er zählt zu Klassen der Gasriesen, die im Gegensatz zu den erdähnlichen Planeten wie Venus oder Mars keine feste Gesteinskruste haben. Seit mindestens 350 Jahren tobt nun schon ein gigantischer Wirbelsturm in Äquatornähe. Dieser große rote Fleck kreist mit teilweise 500 Kilometern pro Stunde um sich selbst. Die gesamte Erde könnte in ihn hineinpassen. Doch seit einigen Jahren schrumpft der Riesenwirbel und niemand weiß, warum. Das größte Rätsel aber lautet: Was verbirgt der Planet unter seinem sturmgepeitschten Wolkenmeer? Die mythische Göttergattin Juno hatte die Gabe, den Wolkenzauber ihres Gemahls zu durchschauen. Symbolträchtig wurde die NASA-Sonde nach ihr benannt. In mehr als 30 Sturzflügen, so der Plan, wird sich der rasende Roboter der Wolkendecke immer wieder bis auf wenige tausend Kilometer nähern. Mit Hilfe von Magnet- und Schwerkraftsensoren soll er Hinweise sammeln, ob sich im Herzen des Riesen ein fester Kern verbirgt oder ob dort eine zähe Suppe aus metallischem Wasserstoff schwappt. Wegen der lebensfeindlichen Bedingungen dürften auf dem Jupiter keine Aliens existieren. Nicht einmal Mikroben. Anders als auf seinen Monden Europa, Ganymed oder Callisto, deren Eispanzer sie vor Strahlung schützt. Um diese potenziellen Lebensoasen nicht versehentlich mit irdischen Keimen zu verseuchen, soll Juno Selbstmord begehen. Im Herbst 2017 wird sich die Sonde tief in Jupiters Sturmwolken stürzen, um darin zu verglühen. Ich verlas einen Artikel von Herrn Hilmar Schmund, erschienen im Spiegel, Ausgabe Nummer 27 vom 2.7.2016. Speer zur Wolkenwelt. Die Jupiter-Mission der NASA-Sonde Juno. Juno soll den Riesenplaneten über 30 Mal umrunden. Die Umläufe erfolgen nicht in der Äquatorebene, sondern über die Pole. Die Sonde entgeht dabei den intensivsten Bereichen des Magnetfelds. Außerdem bleiben die Solarpaneels so ausgerichtet, dass sie ständig Sonnenlicht empfangen. Thank you. sich vor se sieben. Mit Sommerspross und blonde Haar. Die Dosen Bomber über Köln. Wo nix der Anfang. Ach doch, fast jede Nacht Alarm sie reden. Fast jede Nacht in du des Angst. Mit Mom und Schwester und dem Kleinen. Die Straße runter, nach dem Bunker heran, oh, was das Licht da lo brannt. Ein einziger Nacht bloß, und du hast ein für eine Molle geliert. Verschüttet im Keller, der sämtliche Krieg, sie gehe verliert. All die Putzschläge im Stock dunkel, all der Krach, all der Gestank. Alle Stöbe in Kinderlunge, all der Rauch, all die Angst, all die Wunde, all die Tränen, all der Blut und all der Dreck, all die Dude ohne Name, zerfetzt, verrenkt und versenkt, die Krätze nie mehr verdrängt. Mit dem Anker, mit dem jüdischen Herz, rechts und links von dem Kreuz, hat ihre Pap noch geschickt. Ihr hatte vermisst, wohnt irgendwo in der Normandie verreckt. Jedenfalls kommt er nie zurück. Nein, er kommt nie zurück. Letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Kommen wir zum Thema Kino. Lustige Kapitalismuskritik kommt aus Deutschland. Es geht um Unternehmensberater im Überlebenskampf. Der Film heißt Outside the Box. Das Thema ist nicht neu, es ist filmisch und kinomäßig schon öfter verhandelt und behandelt worden, aber diesmal kommt es brandaktuell eben aus Deutschland. Was tun Firmen nicht alles, um ihre Mitarbeiter zu motivieren? Teambuilding, die Stärkung der Bindung zwischen den Beschäftigten, ist ein beliebtes Mittel. In dem Film Outside the Box von Philipp Koch gerät so ein Teambuilding-Event außer Kontrolle. 5 Unternehmensberater werden in ein Outdoor-Camp-Szenario gezwungen, müssen mit ihren Handys auch den Kontakt zum Alltag abgeben und stecken auf einmal in einem Kampf ums Überleben. Ständiger Verlierer und Identifikationsfigur ist der Junior-Manager Friedrich, das Folienmädchen, dessen Ideen seine Teamkollegen abgreifen und für sich selbst nutzen. Was folgt, ist eine übersteigerte Geschichte mit inszenierter Komik zu jeder Gelegenheit. Was jemand, was uns bei diesem Team-Event erwartet? Hot Stone Massagen, Becher Müsli. Sicherlich der übliche Detoxing-Mist. Wer in der Businesswelt von heute weiterkommen will. Ladies and Gentlemen, willkommen in der Arena. Bist du einer von den Village People? Muss neue Perspektiven einnehmen. Umziehen, Arschloch. Die PR-Beauftragte der Firma hat Journalisten eingeladen, die die Geschehnisse im Camp über versteckte Kameras hinter den Kulissen mitverfolgen können. Doch der fiktive Überlebenskampf wird plötzlich real, als für das Spiel angeheuerte Entführer ernst machen und die Unternehmensberater mit scharfer Munition tatsächlich in ihre Gewalt bringen. Die eigene Rolle hinterfragen. Expert Consultant, Teamleader, Senior Consultant, Folienhäschen. Oh. Und auf alles vorbereitet sein. Don't move or we shoot! Ist das denn nicht? Leute, schaut euch das an. Das ist die Big Stein Experience. Ein hyperrealistischer Persönlichkeitsstresstest. Enjoy your stay, Arschlocks. Aber am wichtigsten. Im Managersprech wird diese Geiselnahme als hyperrealer Persönlichkeitsstresstest verkauft. Das ins Chaos versinkende Survival Camp, ein Schoßhund stirbt durch Genickbruch, soll mit seinem militärischen Drill die unmenschlichen Methoden des Kapitalismus entlarven. Doch irgendwann stellt sich beim Zuschauer das Gefühl ein, dass die Handlung einen Dreh zu viel nimmt. Denk mal outside the box. Du steigert sich ganz schön in die Rolle rein. Now it's fucking real. Hat ihr nicht. Was für ein Stunt. Bravo! Das gehört wirklich so? Selbstverständlich. Ist das nicht alles ein bisschen extrem? Willkommen in der Business-Elite. Leider überzeugen auch die Schauspieler nicht immer. Aber wer Komödien mag, dem gefällt diese vielleicht. Ist das nicht alles ein bisschen extrem? Dickstein guckt unter seinem Bett einen Riesenhaufen Bargeld. You want to die? Nix die. Du machst es toll, wirklich. Outside the Box, ein Film von Philipp Koch. Ein gesundes Känguru tut es, tu du es, sei mal verliebt. Denn Fink und Star auf dem Dach tun es, Bachforellen ohne Bach tun es, ach tu es, sei mal verliebt. Ein Krokodil tief im Nil tut es, bitte frag mich nicht wie. Nerz mit viel Herz tut es für die Pelzindustrie. Von Tetuan bis Luzern tun sie's. Und ich möchte sagen, gern tun sie's. Tu du es, sei mal verliebt. Ein alter Walfisch im Tran tut es. Mir sagt Leder, jeder Schwan tut es, dann tu es, sei mal verliebt. Ein Eskimo ohne Licht tut es, Fürstin Mutter mit der Gicht tut es, ich tu es, ich bin verliebt. Es scheint mir, jeder Agent tut es, ob in Ost oder West. Manch ein Student tut es, ohne jeden Protest. Ein jeder Goldfisch im Glas macht es, ein Betriebsausflug im Gras macht es, Spaß macht es, sei mal verliebt. Bevor ich jetzt allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende wünsche und mich verabschiede, möchte ich noch vor einem Gadget warnen, einem Gerät, das bestimmt schon in vielen Haushalten präsent ist. Es geht um die Spionage-Unterhaltungselektronik, die man sich zu Hause freiwillig, zum Beispiel von Google Home, in die Stube setzt, installiert. Es geht um die Lautsprecherbox von Google Home. Anlässlich der Vorstellung von Google Home, einer drahtlosen Lautsprecherbox, die aufs Wort hört und beispielsweise die gewünschte Musik spielt oder Fragen beantwortet, warnt die Bundesbeauftragte für Datenschutz, Andrea Vosshoff, vor einer theoretischen Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch solche Sprachassistenten. Man kommt also nach Hause und ruft Alexia, so heißt die Box nämlich, spiel mir bitte den neuen Song von Bob Dylan, von der neuen Bob Dylan CD. Und das kommt. Alexia kann das. Google hat auf den Erfolg der Lautsprechersäule Echo reagiert, die aktiv wird, sobald sie mit Alexia angesprochen wird, aber auch sonst alles zu jeder Zeit mithört. 3 Millionen Stück hat der Hersteller Amazon davon schon verkauft. Auch Facebook und Microsoft wollen jetzt nachziehen. Apple baut Siri zur Alexia-Konkurrentin aus. Immer tiefer dringen Konzerne so ins Privatleben vor, erfassen immer sensiblere Daten, ohne dass, so Vosshoff, deren Nutzung hinreichend transparent sei. Pannen wie kürzlich die Löschung lokal gespeicherter Musik bei privaten Nutzern des Apple-Programms iTunes sollten uns warnen. Im Zeitalter von Big Data stehen hinter Big Brother nicht immer nur staatliche Stellen, wie noch in George Orwells Roman 1984, sondern zunehmend auch private Unternehmen, deren Geräte ihren Nutzern so große Vorteile versprechen, dass sie freiwillig Daten über sich generieren lassen und zur Verfügung stellen oder, wie der Soziologe Sigmund Baumann sagt, wie die Schnecke, die ihr Haus immerzu bei sich trägt, so müssen die Beschäftigten in der schönen neuen, flüchtig modernen Welt ihr jeweils persönliches Panoptikum selbst hervorbringen und auf dem eigenen Puckel mitschleppen. Meine Damen und Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Niemandsland verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen Wochenanfang. Eine wunderschöne Woche vom 11. bis zum 16. Juli, denn dann hören wir uns wieder live hier aus dem Herzen von Barcelona von der Plaza Real bei Contrabanda, Niemandsland. Agur, tschüss!